Deutschlandradio Kultur, 6 Uhr und genau 52 Minuten, 8 Minuten vor 7. Auf seinem Trip durch den Nahen Osten hat US-Präsident Obama keinen Stopp in Israel gemacht und das ist dort auch aufmerksam registriert worden. Wir wollen jetzt nach Israel schauen und sind verbunden mit Robi Nathanson. Er ist der Direktor des Institutes für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv und auch Berater der israelischen Regierung. Guten Morgen, Herr Nathanson. Guten Morgen. Präsident Obama hat ja ganz klar und deutlich ein Ende des Siedlungsbaus gefordert. Das wird ja eine Forderung sein, die Ministerpräsident Netanyahu nicht begeistern wird, oder? Ja, Netanyahu wird das nicht begeistern. Und natürlich gibt es Teile in der Regierung, die das auch nicht so gerne mittragen werden. Aber es ist von Baustopp die Rede. Man muss auch die Wörter genau schauen. Es ist nicht vom Abbau von Siedlungen die Rede, sondern vom Baustopp. Zunächst mal geht es darum, auch diese einzelnen Siedlungen, die illegal gebaut wurden, zu räumen. Und das ist etwas, was die Regierung macht. Und dann alles andere wird im Nachhinein abhängig sein, wie der Friedensprozess sich selbst entwickelt. Aber ist das mit der derzeitigen israelischen Regierung machbar? Ist es durchsetzbar innerhalb dieser Regierung, dass es tatsächlich zu einem kompletten Baustopp und einem Rückbau eben der illegalen Siedlungen kommen wird? Mit der jetzigen Regierung, in der jetzigen Form vielleicht nicht, aber mit Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident vielleicht doch. Also das ist wie Nixon going to China. Das heißt mit anderen Worten, wenn es jemanden gibt, wenn es eine Führung gibt in Israel, die imstande ist, diese Schritte zu machen, wie das auch Begin mit den Ägyptern in den 80er Jahren gemacht hat, dann ist es gerade jemand, der aus dem rechten Lager kommt, der vielleicht mit einer größeren Koalition, die anders zusammengesetzt wird, doch die große Schritte machen könnte. Also genauso wie Sharon zum Beispiel es konnte, sich aus Gaza zurückzuziehen, trauen Sie Netanyahu zu, den Schritt, den Siedlungsbau zu stoppen? Das wäre eine Möglichkeit, wenn der Netanyahu wirklich imstande ist, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist etwas, was wir erst in der nächsten Zukunft wissen werden. Die israelische Regierung und auch Netanyahu hatte das politische Konzept, den sie verfolgen möchte, noch nicht hundertprozentig entworfen und entschieden. Und von daher sind wir doch in einer Zeit, wo dieses Konzept einmal entwickelt wird. Und dann wird man sehen, wie man auch im Friedensprozess, der eigentlich keine neue Sache ist, man muss bedenken, der Friedensprozess ist schon in den 90er Jahren in Gang gesetzt worden, und Palästinenser als auch Israelis wurden enttäuscht von den Ergebnissen. Das heißt, Obama macht hier einen neuen Versuch. Aber es ist ja nicht so, dass frühere Regierungen den Versuch nicht unternommen hätten. Und aus dieser Erfahrung möchte man lernen und vielleicht mal jetzt doch etwas realistischer sein in den Möglichkeiten, ein Abkommen mit den Palästinensern und der arabischen Welt zu kommen. Ich möchte doch mal kurz bei der Regierung Netanyahu bleiben. Premier Netanyahu ist ja in einer Zwickmühle, denn wenn er sich mit dem Siedlungsstopp einverstanden erklärt, dann könnte seine Regierung ja relativ schnell zusammenbrechen. Sie könnte vielleicht, es könnte dazu führen, dass einige Teile der Regierung zurücktreten werden aus dem ultrarechten Lager, weil da gibt es ein großes Potenzial von der Mitte durch die Kadima-Partei, die jetzt in der Opposition ist, die der Regierung beitreten könnte, wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, im Friedens- und im politischen Prozess voranzukommen. Das wäre ein Vorschlag, den Tzipi Livni als Oppositionsführerin im Moment schwer abschlagen könnte. Wie wird das in Israel eingeschätzt? Wird Obama auch Druck ausüben auf die israelische Regierung, um den Friedensprozess voranzutreiben? Ich glaube schon, das hat sich sogar schon gezeigt. Das wurde jetzt nicht so offen dargelegt, aber es ist klar, dass auch durch den Besuch Netanyahus in Washington der Druck schon deutlich wurde. Und wenn jetzt auch eindeutige Zeichen auch von der arabischen Welt. Ich meine, Obama setzt Forderungen auch an die arabische Welt, auch an die Palästinenser, als auch auf die Israelis. Wenn es von dort positive Zeichen gibt, dann wird der Druck auf Israel auf jeden Fall von Amerika aus steigen. Aber es ist ein Prozess, der parallel laufen wird. Und was ich nicht glaube, ist, dass Obama einseitig auf Israel Druck ausüben wird ohne dass von der arabischen Welt und von den Palästinensern etwas im Tausch gebracht wird. Glauben Sie, dass jetzt endlich wieder etwas in Bewegung kommt im Nahen Osten? Es gibt eine große Chance, dass etwas in Bewegung kommt. Das ist ziemlich deutlich durch die Friedensinitiative der arabischen Welt, durch die Tatsache, dass es heute eine Konvergenz auch zwischen Amerika und Europa gibt, was den Nahen Osten angeht. Bis jetzt waren Amerikaner und Europäer nicht einig in der Sache, vor allen Dingen in der Zeit der Bush-Administration. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und von daher, die Beteiligten im Konflikt im Nahen Osten, wenn sie eine einheitliche Front zwischen Amerika und Europa sehen, werden da kaum widerstehen können, den Druck, der von dieser Front aus ausgeübt wird. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Robby Nathanson, er ist der Direktor des Institutes für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv und Berater der israelischen Regierung. 6 Uhr und genau 58 Minuten.